Kannst du noch einmal diese Universalismus-Kritik vielleicht kurz wiederholen? Das hast du gerade am Ende noch mal so hinterhergeschoben, dass die ja auf jeden Fall aufgehoben gehört, der Universalismus als Standpunkt. In dem Fall meinte ich aufgehoben in diesem berühmten dreifachen Hegelschen Sinne, also des Bewahrens und das auf einen höheren Niveaus zu heben und gleichzeitig abschaffen im Sinne von ein spezifischer Universalismus der bürgerlichen Gesellschaft, der ja einer ist, des einen universellen Prinzips, was gilt. Also in dieser Hinsicht gehört der Universalismus tatsächlich abgeschafft. Also eine befreite Gesellschaft kann nicht eine sein, die einem einheitlichen Prinzip gehorcht, sondern es kann nur eine Gesellschaft sein, die in ihrer Vielfalt wirklich auch sich selbst organisiert. In diesem Sinne meinte ich das. Gleichzeitig ist natürlich der Gedanke einer Gesellschaft, in der alle, in der jeder und jede ein gutes Leben führen kann, ich sage mal so allgemein, ja, und niemand ausgeschlossen wird, niemand diskriminiert wird, das ist natürlich der Aspekt des Universalismus, aufbewahrt werden muss, der ganz selbstverständlich zu einer emanzipierten Gesellschaft dazugehören muss. Ich finde, du hast generell relativ wenig zur Praxis gesagt. Und ich frage mich halt, wenn du sagst, dass so historisch die Praxis immer so in der Konsequenz der Theorie stand, wie ist es dann heute, wenn die Theorie nur den Ist-Zustand kritisieren kann, was macht dann die Praxis? Ist sie dann obsolet oder muss sie sich neu erfinden oder ist sie das Gleiche wie immer, nämlich nur der Nachklang der Theorie? Nein, sie ist die Praxis ist nicht der Nachklang der Theorie, sondern ein eigenständiger Pol, also oder eine eigenständige Theorie. Wenn ich sage, Theorie muss ihren Standpunkt, ihren eigenen kritischen Standpunkt bewahren, dann meine ich das in dem Sinne, dass sie nicht unmittelbar in der Praxis aufgehen darf. Setzt voraus, dass die Praxis für sich auch selbstständig ist. Ja, also wenn um es an Beispielen deutlich zu machen, wenn sich aus einer Krisensituation wie in Griechenland oder Spanien Bewegungen entwickeln, die meinetwegen Räumung von Häusern verhindern oder autonome Gesundheitszentren aufbauen oder ähnliches, gibt es ja einiges, dann sind das ja Ansätze, die entstehen aus einem bestimmten Bewusstsein heraus, wir müssen uns solidarisch verhalten, wir wollen uns nicht in der Krise gegeneinander hetzen lassen, auch aus Notwendigkeiten heraus, wir wollen einfach schlicht und einfach nicht unsere Häuser verlieren und den Zugang zum Gesundheitssystem verlieren, dann ist das eine Praxis, die sehr wohl emanzipatorisch ist, in dem Sinne, dass sie sich nicht diesen Prinzipien beugt, der Krisenverwaltung. Und das Verhältnis von Theorie zu dieser Praxis ist jetzt nicht eines, dass die Theorie hingeht und sagt, das ist richtig und das ist falsch, so bewertend von oben, sondern die Theorie kann hier im Grunde nur Deutungsangebote machen, weil jede Initiative, jede soziale Bewegung definiert sich ja auf den gesellschaftlichen Gesamtprozess. Und das kann sehr unterschiedlich sein, wie ich mich definiere. Ja? Also ich kann zum Beispiel gegen Privatisierung von Wohnungen oder gegen Räumung von Wohnungen sein und immer nur gegen Spekulanten und das Finanzkapital agitieren. Ja? Und damit bin ich in einem Deutungsmuster von regressiver Kapitalismuskritik. Aufgabe der Theorie ist hier, Deutungsmuster anzubieten, die genau darüber hinausgehen und die damit brechen. Also weil diese regressiven Formen der Kritik entspringen ja durchaus einem Alltagsbewusstsein, also etwas, was quasi total weit verbreitet ist. Und insofern ist Eigenständigkeit der Theorie heißt auch Distanz zum Alltagsbewusstsein. Alltagsbewusstsein, was sich auch in der Praxis von sozialen Bewegungen immer wieder herstellt. Ja, und das ist aber ein Prozess der Auseinandersetzung, also nichts von oben herab zu sagen, ihr macht da Widerstand gegen die Räumung von Wohnungen, ist ja die Frage, wie formuliert, von welchem Standpunkt wird mir Kritik formuliert? Also ich würde in so einem Fall selbstverständlich nicht kritisieren, das Anliegen zu verhindern, dass Wohnungen geräumt werden, sondern ich würde dann kritisieren, wenn regressive Deutungsmuster da sind. Ja, das ist, und insofern bleibt es ein Spannungsverhältnis. Hallo? Ja. Ich wollte auch noch eine Sache sagen, und zwar muss ich jetzt mal so ein Adorno-Zitat vorwegbringen. Und zwar hat er mal gesagt, dass das Verzweifelte, dass die Praxis, auf die es ankommt, verstellt ist, gewährt paradox die Atempause zu denken, die nicht zu nutzen praktischer Frevel wäre. Also das meint quasi, dass es quasi in so einer sehr ohnmächtigen Situation, quasi dadurch, dass wir auch alle auf eine Art ohnmächtig sind, auch dadurch quasi, ja, also dass es da auch sehr, sehr doll darauf ankommt, einfach irgendwie so eine gewisse Form der Reflexion und des Denkens überhaupt zu retten und sich nicht durch die Ohnmacht dumm machen zu lassen. Weil ich glaube, es geht den meisten Leuten hier, also mir geht es zumindest ziemlich oft so, dass ich so denke, scheiße, was passiert eigentlich gerade um mich herum oder jetzt gerade mit Kobane oder sonst wie. Es gibt ja immer tausend Sachen, die einfach so schlimm sind und wo man sich so ohnmächtig fühlt, wo man dann immer den Impuls hat, ich muss jetzt was machen, ich muss jetzt praktisch werden, ich muss jetzt was tun, und dann stehst du da irgendwie mit deinem Transbier in irgendeiner Fußgängerzone und weißt eigentlich so, fuck, das ist irgendwie auch, also da werden gerade Menschen abgeschlachtet und ich kann nichts tun. Und es ist immer dieser Impuls zur Praxis, was ja total verständlich ist, wenn man nicht halt diese Kälte des bürgerlichen Subjekts so komplett übernommen hat. Und ich glaube aber, wenn man jetzt immer wieder sich immer nur diesem Impuls zur Praxis hingibt, ohne sich auch mal zurückzunehmen, und das meinst du, glaube ich, mit Alltagsbewusstsein, sich aus diesem Alltagsbewusstsein rauszunehmen, quasi auch die eigene Widersprüchlichkeit der eigenen Handlungen und die eigene Position innerhalb der Gesellschaft so zu reflektieren. Und das funktioniert meistens dann doch eher in so kontemplativen Momenten, in den Momenten, wo man für sich ist, nachdenkt und ja, so ein bisschen so Erkenntnismomente für sich hat, die leider dann meistens nicht direkt mit Praxis verknüpft werden können. Ich glaube, es ist halt wichtig, sich aus dieser Ohnmachtssituation heraus nicht dumm zu machen, indem man einfach nur noch blinde Praxis betreibt. Und das ist auch gar kein Argument gegen Praxis, weil ich würde denken, zum Beispiel jetzt, wenn jetzt diese Hooligan-Nazi-Demo da an der Schanze ist, dann, na klar, geht man da Bündnisse ein mit Leuten, wo man vielleicht sagen würde, das ist jetzt aber nicht so meine Praxis normalerweise. Aber ich glaube, wenn schon ein gewisser Reflexionsmoment vorher da war und sich die Widersprüchlichkeit dessen, was da passiert, auch irgendwie bewusst ist, dann ist es eine andere Form von Praxis, als wenn ich da einfach nur mitmache, weil ich denke, oh ja, das muss jetzt aber sein. Also ich glaube, es geht auch vor allen Dingen darum, so eine Form des Denkens und so eine, ja, die eigene Positionierung, die eigene Widersprüchlichkeit und die eigene Ohnmacht auch so anzuerkennen und mitzureflektieren und zu retten, bis es vielleicht irgendwann mal eine historische, und das ist auch nochmal, ich bin gleich fertig, Entschuldigung, das Verzweifelte ist ja auch, dass es gerade eigentlich eher darum geht, das Schlechte gegen das Schlimmste zu verteidigen. Also das ist im Moment eigentlich immer nur noch so ein Abwehrkampf für das, gegen den Faschismus oder gegen was weiß ich, was da noch alles kommt, irgendwie ist. Und ich glaube einfach, ganz oft kommt es darauf, es kommt erstmal auch darauf an, sich dieser Ohnmacht irgendwie auch bewusst zu werden, auch so schmerzhaft es halt auch ist. Ja, es war jetzt auch so, also, ne, ich glaube, eine Theorie braucht auch immer eine Praxis. Ich glaube nur, dieses aus so einem Ohnmachtsgefühl heraus immer nur praktisch zu sein, funktioniert halt nicht. Ich glaube, es braucht halt auch so diese kontemplativen Momente, um so ein Denken zu retten quasi. Ich wollte fragen, leider haben Sie nicht so viel über den historischen Materialismus gesagt. Also mir ist nicht ganz klar geworden, was das Problem daran sein soll und warum das irgendwie weniger relevant ist. Also ich finde das schon sehr überzeugend, dass Sie sagen, sozusagen, dass die kritische Theorie sehr gut mit spontanen Bewegungen einhergeht und dass es sozusagen Ich würde auch zustimmen, dass es eine der überzeugendsten Positionen im Moment ist. Jedoch würde ich deshalb den historischen Materialismus und die Beschäftigung damit nicht automatisch sozusagen in den Hintergrund schieben, weil im Endeffekt eine Gesellschaft kann nicht nur auf spontanen Bewegungen sozusagen aufgebaut werden. Und ich finde, ja vielleicht könnten Sie vielleicht mehr erklären, was das Problematische am historischen Materialismus ist. Die erste Schwierigkeit besteht schon mal darin, dass welches Verständnis von historischem Materialismus wir zugrunde legen. Gibt es natürlich auch verschiedenste Interpretationen. Was ich meinte hier, und darauf habe ich mich jetzt in erster Linie bezogen, ist der historische Materialismus in seiner Form, in der positive Gesetze der Geschichte scheinbar entdeckt werden und formuliert werden. Ich habe da zwei genannt. Das eine ist, das sind so die Klassiker, ja, so die Entwicklung der Produktivkräfte, die in historischem Materialismus, das finden wir bei Engels, finden wir bei Lenin, also ziemlich querbeet. Bestimmter Stand der Produktivkräfte bewirkt eine bestimmte Form gesellschaftlicher Produktion und Organisation. Also eben so dieses so ein bisschen sehr schematisch gesagt, das war ja auch so gemeint, so als Beispiel, so Ochsenkarren und die Wassermühle entsprechen dem Feudalismus und irgendwas war noch mit dem Sklaventum vorher und dann gibt es die Dampfmaschine, die entspricht dem Kapitalismus und wenn sich die Produktivkräfte weiterentwickeln, dann ist quasi die Gesellschaft für den Kommunismus mindestens vorbereitet. Das heißt, hier so ein positives Gesetz im Verlauf der gesamten Menschheitsgeschichte, die zielgerichtet ist, zielgerichtet hinausläuft auf den Kommunismus. Das wiederholt das Denkschema der Aufklärungsphilosophie, deswegen habe ich das vorweggestellt, wo die Geschichte auch zielgerichtet läuft in Richtung auf die bürgerliche Gesellschaft. Ja, da ist ja die Entwicklung der Vernunft eine, die die Geschichte prägt, das ist jetzt insbesondere natürlich am klarsten formuliert bei Hegel, der Geist kommt zu sich in der Entwicklung der menschlichen Geschichte und findet dann quasi seine höchste Realisierung, Verwirklichung in der bürgerlichen Gesellschaft. Also die ganze Geschichte wird hier gedacht als ein Prozess, der auf einen bestimmten Punkt hinausläuft, der dann auch der Endpunkt sein soll. Das halte ich erstmal für eine Projektion. Was wird da projiziert? Da wird quasi eine bestimmte historische Dynamik, die den Kapitalismus auszeichnet, also nur diese Gesellschaft, keine andere, deswegen historisch spezifisch, diese Dynamik wird in die Geschichte als allgemeines Gesetz projiziert und damit gewissermaßen auch verklärt und verfehlt in der Kritik. Ja, also es wird nicht diese Dynamik des Kapitalismus, die ja kritisiert, also diese Dynamik, die ja eine verobjektivierte Dynamik ist, die also über die Menschen herrscht, obwohl es ihre eigenen Beziehungen sind, diese Dynamik wird nicht kritisiert, sondern sie wird als positive Gesetzmäßigkeit in die Geschichte hineinprojiziert. Das Gleiche gibt es dann nochmal, also Produktivkräfteentwicklung ist das eine, das andere ist dann die Entwicklung der Klassenverhältnisse, ja, also so diese Vielfalt der Klassenkämpfe, wo es die unterschiedlichsten Klassen dann gibt, im Feudalismus, Bauern und Leibeigene und was weiß ich. Und dann gibt es in der bürgerlichen Gesellschaft nur noch die zwei Hauptklassen, die bürgerliche Klasse und die Bourgeoisie und die Arbeiterklasse. Und die Arbeiterklasse wird immer stärker, weil ja eben immer mehr Arbeiter in die Fabriken gezogen werden. Und letztlich übernimmt dann die Arbeiterklasse die Macht. Und hier ist ja auch in der Vorstellung die Arbeiterklasse das Subjekt, Subjekt, Objekt heißt bei Lukács der Geschichte. Also es ist ja in der Arbeiterklasse, im Wesen der Arbeiterklasse ist angelegt, dass sie den Kommunismus verwirklichen soll und wird. Ja, also quasi ein metaphysisches Prinzip, also etwas, was auch empirisch nicht fassbar ist, aber es ist das Wesen. Und da gibt es dann ja bei Lukács diese Konstruktion, die Klasse an sich und die Klasse für sich, ja, also die Arbeiterklasse ist an sich zwar das revolutionäre Subjekt, und zwar deswegen, weil die Arbeiterklasse für die Arbeit steht. Also Lukács fasst es so, dass er sagt, Lukács ist ja der klügste von den ganzen traditionellen Marxisten, kann man sagen. Und er fasst es ja so, dass er sagt, die Arbeit ist das Prinzip, was die Gesellschaft konstituiert und herstellt. Und die Arbeiterklasse steht für dieses Prinzip. Und deswegen ist auch die Arbeiterklasse prädestiniert oder ist eigentlich das Subjekt, Objekt der Geschichte, das den Kommunismus herstellt. Sie weiß es nur zum Teil noch nicht. Ich sage es mal etwas salopp. Ja, also sie hat das Bewusstsein zwar an sich, also irgendwie so, deswegen sage ich metaphysisch, also es wird ihr zugeschrieben, aber sie hat es noch nicht für sich. Und dieses Konstrukt des zugeschriebenen Klassenbewusstseins ist eines, was extrem autoritär ist. Von der Theorie autoritär und dann eben auch in der Praxis von Seiten der Partei. Warum? Weil es wird ja quasi gesagt, dass hier eine ganze Klasse von Menschen existiert, die zwar an sich dafür prädestiniert ist, die Gesellschaft zu revolutionieren, aber es irgendwie für sich noch nicht für sich geworden ist, also noch nicht dazu gekommen ist. Also muss ihr dieses Bewusstsein irgendwie beigebogen werden. Ja. Und wer biegt ihr das bei? Das ist die Partei, sagt Lukács auch ganz klar. Also deswegen ein sehr autoritäres, hierarchisches Verhältnis. Das wäre jetzt so die Kritik, also mal ganz grundsätzlich am historischen Materialismus, womit ich nicht sagen will, dass da jetzt alles nur dummes Zeug war, was da herausgefunden wurde oder was da analysiert wurde. Das muss man dann im Einzelnen sich anschauen, aber dieses Grundprinzip, diese Grundlogik im historischen Materialismus, das ist das, was ich kritisiere. Du hast ja gesagt, dass es prinzipiell nur möglich ist, den Zustand zu kritisieren und nicht mehr wirklich an der Tagesordnung ist, neue Modelle oder neue Lebensmodelle aufzuzeigen. Aber ist es nicht psychologisch ein bisschen frustrierend auf Dauer und führt es nicht in die... Also, dass die Menschen resignieren, wenn wir immer nur Kritik aufzeigen und immer nur, sage ich mal, das Negative verdeutlichen? Habe ich ein bisschen... War das die Frage schon? Achso. Das habe ich ein bisschen verkürzt rübergebracht, glaube ich. Es geht nicht nur... Wenn ich sage ex negativo, kann man aus der Analyse durchaus, aus der Kritik des Kapitalismus durchaus so etwas wie einen Horizont gesellschaftlicher Emanzipation theoretisch bestimmen. Aber ich werde auch sehr vorsichtig, weil die Gefahr immer besteht, dass Theorie versucht, Blaupausen zu machen für die Praxis und der Praxis dann vorzuschreiben, was sie zu tun hat. Wenn ich sage Horizont gesellschaftlicher Emanzipation, dann meine ich Folgendes damit, nämlich dass ich, wenn ich kritisiere die was ich abstrakte Herrschaft genannt habe mit Moshe Postone, abstrakte Herrschaft meint hier, die Menschen werden von ihren gesellschaftlichen Beziehungen als Objektivierte beherrscht, ja? Heißt natürlich, Horizont gesellschaftlicher Emanzipation bedeutet, oder gesellschaftliche Emanzipation bedeutet erstmal auf einer sehr abstrakten Ebene gedacht, Befreiung von diesem Prinzip, direkte Kommunikation, Verständigung über die gesellschaftlichen Beziehungen. Und da ist aber zumindest am jetzigen Punkt nicht so, dass die Theorie sagen kann, das muss so und so funktionieren, diese gesellschaftliche Kommunikation, weil das ist was, was eigentlich nur aus Bewegungen, die sich aus dem Widerstand gegen diese Prinzipien organisieren oder sich dagegen stellen, entwickeln kann. Also da ist dann tatsächlich auch die Praxis gefragt, allerdings in Auseinandersetzung natürlich mit einer entsprechenden Reflexion. Also macht die Praxisdivision sozusagen, wenn man es ganz kurz fassen wollen würde. Und Schluss auf die Theorie. Also ganz kurz gesagt würde ich sagen, eher die Theorie hat schon die Aufgabe, eine Vision im Sinne von einer grundsätzlichen, also wie gesagt, Horizont gesellschaftlicher Emanzipation, habe ich es mal so umschrieben, aufzuzeichnen. Aber die Konkretisierung dieses Horizonts, das ist was nicht, das kann sich Theorie nicht anmaßen. Ich hätte noch eine Frage zu der Rolle des Verhältnisses von Theorie zu ihrem Gegenstand für eben das Verhältnis der Theorie zur Praxis, weil ich das Gefühl habe, dass sich gerade viele, die sich zum Beispiel auch auf so eine wertkritische Theorie beziehen, da sozusagen ein sehr instrumentelles Verhältnis oder dass da kein instrumentelles Verhältnis vielleicht von Theorie zu Praxis unbedingt herrscht, aber ein instrumentelles Verhältnis von Theorie zu ihrem Gegenstand, zum Beispiel insofern, also aus einem Vortrag einer antinationalen Gruppe zum Beispiel, war da so ein Zitat, an das ich mich erinnere, so in etwa, wir haben erkannt eben, dass die Gesellschaft nach dem Prinzip der Wertverwertung funktioniert und dass es notwendig falsche Krisenideologien gibt, wie Rassismus zum Beispiel, und mit diesem Instrumentarium an Theorie können wir jetzt sozusagen weitere konkrete gesellschaftliche Erscheinungen gewissermaßen analysieren. Und also genau solche, also ich glaube, die beziehen sich sehr stark zum Beispiel auch auf dich oder auf sozusagen, ja, also Texte aus dem Umfeld der Krise. Ich gehe davon aus, dass das irgendwie nicht dein Verständnis davon ist, würde aber eben da nochmal nachfragen, also genau, wie du das siehst und was die Rolle von Erfahrung für die Theorie ist. Also es ging jetzt viel um das Verhältnis von, also dass Theorie, also dass aus einer bestimmten Theorie nicht eine bestimmte Praxis folgt, aber es ging überhaupt nicht um die Rolle praktischer Erfahrung für die Theoriebildung. Ich habe es nicht so ganz verstanden. Also die Rolle der praktischen Erfahrung für die Theoriebildung. Kannst du das noch konkretisieren? Also ich. Meinst du um es positiv zu formulieren, Theorie sollte praktische Erfahrungen ernst nehmen und nicht von oben herab abkanzeln? Oder ja, oder also eben, dass Theorie auch erfahrungsgesättigt sein muss und dass es eine Theorie vielleicht, die gewissermaßen also von der Erkenntnis eben dieser bestimmten Form, Prinzipien kapitalistischer Gesellschaftung ausgeht, von dieser konkreten Erfahrung häufig abstrahiert. Was eben und auch eben was, wie gesagt, ich habe das Gefühl, dass diese Aussage, wir haben das, so ein bestimmtes theoretisches Instrumentarium, mit dem wir sozusagen die gegenwärtigen gesellschaftlichen Verhältnisse analysieren können. Und da ist überhaupt nicht gedacht, dass das auch sozusagen die gegenwärtigen gesellschaftlichen Verhältnisse wiederum sozusagen einen Einfluss haben auf das Instrumentarium, also auf die Instrumente der Kritik und der Theorie. Ist das verständlich? Ich glaube, dass ich würde sagen, es kommt auch darauf an, auf was sich Theorie bezieht. Also in Theorie, soweit sie zum Beispiel Krisenanalyse ist, also wirklich Krisenanalyse im engeren Sinne, also Analyse des Krisenprozesses, wie wir es zum Beispiel in diesem Buch Die große Entwertung gemacht haben, da ist Theorie doch sehr wie soll ich sagen, also sie könnte auf den ersten Blick fast so wirken, als wäre sie selber objektivistisch. Es ist oft der Vorwurf, der kommt, ihr seid ja auch objektivistisch. Theorie muss in dem Fall die objektivierten Dynamiken dieses Krisenprozesses analysieren und sich in gewisser Weise auch darauf einlassen. Was anderes ist, wo Theorie sich mit sozialen Bewegungen und sich auf die Frage orientiert, was tun im Krisenprozess zum Beispiel. Ja, also das war ja so die Frage Horizont gesellschaftlicher Emanzipation. Das ist eine andere Perspektive. Also in dem einen Fall wirft Theorie den Blick auf die objektivierten Prozesse, die sie kritisiert und die sie auch offenlegt in ihren Funktionsweisen. Und die andere Perspektive ist dann die, ist eine ganz andere Fragestellung. Wie kommen wir da raus? Wie könnten wir da rauskommen? Auf der Ebene halte ich es für sehr wichtig, Erfahrungen ernst zu nehmen. Weil es ist ja nicht so, dass Theorie jetzt das schon alles wüsste, wie es läuft, sondern in der Praxis werden Erfahrungen gemacht. Also wenn jetzt in Griechenland sich Leute verschiedenste Initiativen, soziale Kliniken aufmachen, dann machen die praktische Erfahrungen, die von denen wir alle lernen müssen. Ja? Und zwar auch lernen müssen, weil diese ähnliche Situation in absehbarer Zeit, vielleicht nicht in der Schärfe sofort, aber so nach und nach auch hier eintreten wird. Also der Krisenprozess wird sich verschärfen und er trifft immer mehr Länder. Und ganz abgesehen davon ist es einfach eine Frage der Perspektive gesellschaftliche Emanzipation, also wo, da tut sich ja etwas, wo Menschen sich diesem Prozess entgegenstemmen und Erfahrungen einer anderen Form der Vergesellschaftung in sehr kleinen und beschränkten Rahmen zunächst machen, aber aus denen ist zu lernen. Also das würde ich da würde ich mich nicht drüber stellen und sagen, das ist alles beschränkt und so. Also das halte ich für völlig verkehrte Haltung von Theorie. Aber es ist eben die Frage, auf was was setzt sich Theorie auseinander? Ja, ich glaube, meine Anmerkung geht in so eine bisschen ähnliche Richtung wie die letzte, nach der Frage so von historischen Erfahrungen von sozialen Kämpfen und so, welche Rolle spielt die eigentlich? Du hast es jetzt gerade so beantwortet, ja, die spielt eine Rolle im Sinne von sozialen Experimenten darüber, wie eine ganz andere Gesellschaft vielleicht aussehen könnte, im Kleinen erstmal, so kleine Inseln vielleicht, ne, die Utopien hervorbringen. Dem würde ich auch erstmal folgen, so, das ist sicher richtig, dass das sozusagen eine wesentliche Funktion ist. Auf der anderen Seite hast du dann gesagt, ist aber die Aufgabe der Theorie immer die, sozusagen den Gang der kapitalistischen Gesellschaft als historisch spezifischer, ihre Gesetzmäßigkeiten freizulegen und diese als abstrakte Gesetzmäßigkeiten zu beschreiben, also den Zwang zur ständigen Verwertung, die sozusagen auch als objektive Gesetzmäßigkeit dann doch wirkt. Jetzt ist mein Problem so ein bisschen, ist aber sozusagen die historische Entwicklung des Kapitalismus jetzt in den letzten 300, 400 Jahren oder so wirklich einfach nur Ausdruck von solchen objektiven Gesetzmäßigkeiten und auch sozusagen der Gang jetzt der großen Krise in den letzten 30, 40 Jahren oder so? Oder ist nicht auch das auf dieser Ebene sozusagen der Beschreibung des makrostrukturellen historischen Prozesses oder so eine Frage von veränderten Kräfteverhältnissen, von Ergebnissen von sozialen Kämpfen, von Kompromisskonstellationen, die da auch immer wieder sich irgendwie institutionell festgesetzt haben? Du hast vorhin auch vom Fordismus zum Beispiel gesprochen und darauf hingewiesen, dass es da ja einen viel höheren Grad der sozialen Absicherung gab und so weiter, der dann wieder zurückgefahren worden ist. Und wenn jetzt zum Beispiel in Spanien Zwangsräumungen verhindert werden oder so, oder weiß nicht, das Streikrecht verteidigt wird oder solche Dinge, dann sind die Konsequenzen aus solchen Kämpfen ja auch welche, die nicht nur für die Produktion irgendwie lokaler Utopieprojekte oder so wichtig sind, sondern die dann eben auch für den weiteren Gang der gesamtgesellschaftlichen Entwicklung Relevanz haben. Und Theorie müsste doch die Aufgabe haben, diese Veränderung von Kräftenverhältnissen zu rekonstruieren, zu beschreiben, auch in einer längeren historischen Perspektive und so. Und das sehe ich halt so richtig nicht in dem Modell von Theorie, das du jetzt skizziert hast, und auch sozusagen in den Bezugspunkten, die du jetzt so in dem historischen Abriss benannt hast. Und das wäre ja zum Beispiel vielleicht eine andere Perspektive auch als die, die eher so an die kritische Theorie anschließt, die zum Beispiel dann eher bei Gramsci oder so ansetzen würde und sagen würde, es gibt historische Hegemonieverhältnisse, die verändern sich ständig, da drin werden dann sowas wie Stellungskämpfe geführt, wo man immer diese Verschiebungen im Kleinen sich dann auch angucken muss und nicht nur die abstrakte Gesetzmäßigkeit. Ja, also das würde ich auch in der Tat auch, halte ich in der Tat auch nicht für richtig, die Geschichte der kapitalistischen Gesellschaft so zu beschreiben auf der Ebene von Kräfteverhältnissen. Ich denke schon, dass es so etwas wie einen objektivierten historischen Prozess gibt, unabhängig von Kräfteverhältnissen, eine historische Basislogik. Das historische Basislogik heißt nicht, dass alles determiniert ist. Ja, also es gibt ganz unterschiedliche Formen, wie sich der Fordismus durchgesetzt hat. Und braucht man nur USA und Frankreich oder Deutschland oder also ganz unterschiedlich in den Ländern. Und die hingen natürlich auch von den konkreten Kämpfen, von den Auseinandersetzungen, von den Kräfteverhältnissen ab. Aber durchgesetzt hat er sich überall. Und das Gleiche mit der Krise, wie auch der Neoliberalismus, selber schon eine Form der Krisenverwaltung, der Entfesselung von fiktivem Kapital, wie ich sagen würde, hat auch unterschiedliche Formen angenommen in unterschiedlichen Ländern. Auch das hing ab von Kräfteverhältnissen und so weiter. Also das hat natürlich einen Einfluss, das ist ganz klar, aber die Basislogik, die Basisdynamik der Entfaltung des Widerspruchs zwischen dem Zwang zur Ausdehnung der Wertmasse und dem gleichzeitigen Zwang zur ständigen Steigerung der Produktivität, der in die fundamentale Krise führt, aus sich heraus, diese Dynamik ist jenseits sozusagen als diesen Kräfteverhältnissen vorausgesetzt. Das ist natürlich, müsste man jetzt dann für sich diskutieren, ist einfach ein theoretischer, da habe ich tatsächlich, ist ein anderes theoretisches Paradigma, wenn man so will. Ja, also.